Praise the Lord. Hallelujah. And at the end of the message, please remind me so that we'll pray for you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You are welcome in Jesus' name. Amen. I will quickly talk about prayer before we go to our message. Amen. Amen. Ich werde kurz über das Gebet sprechen, bevor wir in unsere Predigt reingehen. We learn to pray. Wir lernen zu beten. We learn how to pray. Wir lernen, wie wir zu beten haben. Amen. Amen. Wrong prayer will give you wrong results. Weil falsche Gebete uns falsche Ergebnisse bringen wird. Amen. Amen. The Lord wants us to learn how to pray. Der Herr möchte, dass wir lernen, wie wir beten. Once you come into the kingdom of Jesus Christ, wenn wir in das Königreich von Jesus Christus kommen, you learn everything. Lernen wir alles. It's just like when baby is born into this world. Es wie wenn ein Baby in diese Welt geboren wird. That baby has to learn everything. Dieses Baby muss alles lernen. Christ's world is a kingdom. Die Welt von Christus ist ein Königreich. And you learn everything. Und dort lernen wir alles. How to speak. Wie wir sprechen. Amen. How to see. Wie wir sehen. What you are to see. Was wir and sehen what you are not to see. Was wir nicht sehen. What you are to consider. Was wir erachten sollen. Your motive, everything. You learn everything. How your, what your motive should be. Was unsere Motive sein sollten. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Luke 11. Please quickly go there. Luke 11. Lukas 11. Lukas 11, Vers 1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, who was praying? Jesus Christ. Amen. Wer hat hier gebetet? Jesus Christus. When he sees one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Praise the Lord. Hallelujah. Teach us to pray. Bring uns bei, wie wir zu beten haben. Jesus did not rebuke him. Jesus hat ihn nicht verweigert. He taught them how to pray. Er hat ihnen beigebracht, wie man betet. If you look at the prayer, how Jesus, you know what Jesus, how he, you know, what he revealed to them, how to pray. Look at it. Let us go to verse 2 of it. Verse 2 to 4. Vers 2 bis 4. And he said unto them, when you pray, say, Our Father, which art in heaven. Praise the Lord. You know, if you look at this prayer is not a New Testament prayer. His Gebet ist kein Gebet vom Neuen Testament. It is an Old Testament prayer. Es ist ein Gebet vom Alten Testament. The Old Testament prayer in the name of our Father. Im Alten Testament haben sie im Namen des Vaters gebetet. The New Testament prayer is the name of Jesus Christ. Aber das Neue Testament, da beten wir im Namen von Jesus Christus. You know, here Jesus have not paid the price. Jesus hat den Preis hier noch nicht he bezahlt. Was on his way to pay the price. Er war auf dem Weg, den Preis zu bezahlen. Is somebody getting it? Hallelujah. Amen. Amen. This prayer is the Old Testament prayer. Dieses Gebet ist das Gebet vom Alten Testament. And not the New Testament prayer. Und nicht das Gebet vom Neuen Testament. Praise the Lord. Amen. Even verse 4, we help you. Then if let's go to verse 3. Before we go back to verse 2 again. Give us this day our daily bread. We don't beg for bread. Wir bitten nicht um Brot. We thank him for the bread. Wir danken ihm für das Brot. We don't tell him to feed us. Wir sagen ihm nicht, dass er uns füttern soll. I don't know. You know, your baby don't need to tell you to feed him or her. Dein Baby muss dir nicht sagen, was du uns füttern sollst. Amen. Then in verse 4, he said, and forgive us our sin, for we also forgive everyone that is in debt to us. This alone. We help you to know that it is the Old Testament prayer. Das allein zeigt dir, dass ein Gebet vom Alten Testament ist. Because the new The new is not forgive us so that we will forgive others. Weil das Neue ist nicht mehr, dass wir anderen vergeben, damit uns vergeben wird. If we go to Colossians 3, verse 14, before we come back, because of that very place. Colossians 3, verse 14. Colossians 3, verse 14. Let me quickly just go to, because the other seven times are not coming to time. Colossians 3, verse 14. Verse 14. It says, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also you do. Amen. 13. Ertragt einander und vergibt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. We forgive because we have been forgiven. Wir vergeben, weil uns Vergebung geschenkt wurde. No, here the price have not been paid. Hier wurde der Preis noch nicht bezahlt. This period we are now, the period of the Holy Spirit, the price has been paid. Jetzt wurde der Preis bezahlt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. We don't pray in our Father's, in our Father. We pray in Jesus' name. Wir beten nicht im Namen unseres Vaters, sondern im Namen von Jesus Christus. Amen. Amen. And it is not the word to pray. Und es ist nicht das Wort zu beten. It is a way to pray. Es ist nicht die Anleitung zu beten, sondern es ist eine Art und Weise zu beten. It is not the word to pray. Es ist nicht eine genaue Anleitung, wie man beten soll. You know, everywhere today, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. You know, people just, you don't even know the meaning, you just rush it. Weil heutzutage sagt jeder, fast jeder Gemeinde wird das runtergerattert und keiner weiß eigentlich, was es bedeutet. It is not the word to pray. It is a way to pray. Es ist eine Art und Weise, wie man beten soll. Amen. Aber keine Formel. I will not go into detail because that is not our message today, but the Lord wants me to quickly give it to you. Go to Romans 8, please. Römer 8. Romans 8. Römer 8. Verse 28. Römer 8. 28. He said, and we know that all things work together for good to them that love God. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Whatever comes to you, was immer zu dir all things work together alles for good. Wirkt sich zum Guten. Praise the Lord. Amen. Amen. Huh. If not, if it, you know, sometimes it's as if nothing is working. But he said it is even working for you. Though nothing is working. And we know that all things work together for good to them that love God. And to them who are called according to his purpose. Amen. Amen. All things work together for those that choose Christ. Alle Dinge laufen zusammen für, zum Guten für die Leute, die sich für Christus entscheiden. If you love Christ, you will choose him. Wenn wir Christus lieben, werden wir uns auch für Christus entscheiden. Amen. Amen. For those that choose him. Die, die sich für ihn entscheiden. No matter what. Egal was. No matter the problem. Satan throws at them. No matter what they are in. No matter, you know, when you know, no matter the laughter. No matter the persecution. And you keep on choosing Christ. You never forsake, you never leave him. Is somebody getting it? All things work together for good for you. Amen. Amen. Then he said, if you look at the big part of it, he said, to them that love God, to them The B officer to them who are called according to his purpose. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Go to 1 John. 1 John 3. You see the purpose of Jesus coming. In 1. Johannes 3 sehen wir, was der Vorsatz des Herrn ist. 1 John 3:8. 1. Johannes 3:8. Praise the Lord. Amen. 1 John 3:8. He that committed sin is of the devil. For the devil sinneth from the beginning. What Christ caused sin, now not what man caused sin. Das Christus Sünde nennt, nicht was der Mensch Sünde nennt. Are you getting it? Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. And that's why your mind, your focus should not be, I don't want to sin. Deswegen soll unser Fokus nicht darauf liegen, dass wir nicht sündigen wollen. Your focus should be, thank you, unser Father. Unser Fokus sollte sein, danke, Vater. Thank you, Daddy. Danke, Herr. For paying the price. Dass du den Preis bezahlt hast. Amen. Amen. He that committed sin. The sin is talking about is not what man calls sin. Die Sünde, von der er spricht, ist nicht das, was Christ calls sin. Sondern was Christus Sünde nennt. John 16 told us what Christ caused sin. Ignoring and rejecting Christ. Was Sünde ist, Christus zu verweigern. Amen. It's of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. To destroy the works of the devil. Die Werke des Teufels zerstören. It means you are to destroy the will of the devil. Das heißt, wir müssen auch den Willen des Teufels zerstören. Amen. Amen. Remind yourself of the victory you have in Christ. Erinnere dich an den Sieg, den du hast in Christus. And destroy the plans of the devil. Und zerstöre die Pläne des Teufels. He have plans, he have will, he have purpose. Er hat einen Willen. In people's life. Im Leben von Menschen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. His purpose for coming. Der Zweck, weshalb er gekommen ist. Is to destroy the work of Satan. Um die Werke des Teufels zu zerstören. We have just read Titus 1:15. Wir haben Titus 1:15 gelesen. Where he said, all things are pure to those that are pure. Steht, alles ist rein für die, I don't know if somebody's getting it. Titus 1:15 said, all things are pure to those that are pure. Alle Dinge sind rein für die, die rein sind. That will help you not even to condemn yourself. Das hilft dir, dich nicht zu verurteilen. That Satan cannot condemn you in whatever you do. Nicht verurteilen kann, egal was du machst. Because it's not what man calls sin, it's what Christ calls sin. Es geht schon das, was der Mensch Sünde nennt, sondern das, I don't know if somebody's getting it. Christus Sünde nennt. Amen. Amen. If your mind is full of Christ, all things are pure. Wenn deine Gedanken voll sind von Christus, sind alle Dinge rein. If he is your value, who you value, er, das ist, was du wertschätzt, who you consider, wen du erachtest, who you meditate on, wen du nachsinnst, the reason you are there for them, Grund, weshalb du für sie da, the reason why you choose what you choose, weshalb du dich für das entscheidest, is somebody getting it? Why are you there for them? Because they choose Jesus. Wieso bist du da für Leute, weil sie sich für Jesus entschieden haben? I'm always there for those that choose Christ. Ich bin immer da für die Leute, die sich für Jesus entscheiden. It's not just me choosing Christ. It's you, those that you want to be there for, choosing Christ. Es ist nicht nur wichtig, dass du dich für Jesus entscheidest, sondern auch die Menschen, für die du da bist, dass sie sich für Jesus entscheiden. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this very place is also telling us about Psalm 37, verse 4. Diese Stelle sagt uns auch etwas über Psalm 37, Vers 4. Where it said, delight yourself in the Lord. Steht, dass wir uns am Herrn, he will give you his desire. Seine Wünsche geben. Amen. Amen. The question is, are you delighting yourself in the Lord? Frage ist, erfreuen wir uns am Herrn? Or are you delighting yourself in flesh? Oder erfreuen wir uns am Fleisch? You know, please know what I mean when I say flesh. Bitte wisst, was ich meine, wenn ich sage Fleisch. Flesh means your ways. Meint, it means your Wege, value. It means Werte, your method. Your system. Amen. Amen. You know, flesh, you know what flesh really means. Wisst, was Fleisch wirklich bedeutet? It means your desire. Unsere Wünsche. Is it what Christ desires for you? Ist es das, was Christus sich für dich wünscht? Or you just desire it to us, you know? You know the reason why you desire it. Wir es einfach wegen uns selbst. What you love, that's, you know, it can't be flesh, it can't be of the spirit. Fleisch selbst kann aber auch Geist sein. What you hate. Was wir hassen. Genauso. What you are used to. Woran wir uns gewöhnen. Places you go to. Orte, die wir gehen. Those you move with. Menschen, mit denen wir Zeit verbringen. You see that flesh of the spirit. Ich finde, dass das Geist wird auf Fleisch ist. Things you used to watch. Dinge, die wir uns anschauen. Your motive, your value, and your focus. Deine Werte, dein Fokus. Flesh, you know, it covers all. And you see that flesh or the spirit? Fleisch oder geistlich. Amen. Amen. Flesh is not talking about your body. Fleisch geht es nicht your natural body. Deinen natürlichen Körper. It's talking about things. Es geht Dinge. Amen. Amen. You know, Romans 8, look at verse 28 again. The purpose of Christ's coming is to destroy the work of Satan. So also your purpose. He said you are always to destroy the work of Satan. Wir müssen die Werke in your life. Wir müssen die Werke des Teufels in unserem Leben zerstören. Learn to destroy it. If you are praying, believing the Lord for ever, for whatever. Learn to destroy whatever will come from Satan. Because Satan is very fast. If you are depending on the Lord, Satan knows that you are desiring something from the Lord. And he will come with his own thing. I don't know if somebody is getting it. But as you pray and destroy everything, whatever comes from him, and destroy it, then the will of God will have place in your life. Wenn wir diese Sachen zerstören im Gebet, dann hat der Wille des Herrn Platz. We don't pray to have the will of Christ. Wir beten nicht dafür, den Willen von Christus zu haben. The will of Jesus Christ come as you renew your mind. Wir beten nicht dafür, den Wir beten nicht dafür, den Willen von Jesus zu bekommen. Der Wille von Jesus kommt, indem wir unsere Gedanken erneuern. Amen. Amen. It's like you don't pray for peace. Genauso, wir beten ja auch nicht für Frieden. Amen. The Lord will keep him in perfect, will give him a perfect peace, whose mind is stayed upon him. If your mind, if your knowledge is Christ, you will have peace. You don't pray to have peace. You don't pray dafür, for the will of Jesus Christ. Genauso beten wir auch nicht für den Willen von Jesus Christus. He wants you to have that will. Möchte, but not with unrenewed mind. Aber nicht mit unerneuerten Gedanken. And he cannot go through unrenewed mind. That's Romans 12. Let's go quickly go there. Romans 12. Amen. Verse 1 and 2. He said, I beseech you, therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice. A living sacrifice. It means to be open unto Jesus. You know how to be open for him. Whatever he says is final. Alles, was sagt, ist das letzte Wort. Amen. Whatever he says, if you say leave him, leave him. Wenn sagt, lass diese Person gehen, dann lässt du sie gehen. If he said, we belong to you, belong to you. Wenn sagt, diese Sache gehört dir, dann glaubst du das. If he said, move, you move. Wenn sagt, beweg dich, dann that's how, you know, a living sacrifice. I don't know. You know, here, a living sacrifice is sometimes, it's, in Nigeria, it will be easy for somebody to even show it, to demonstrate it, or to help you to know it. It's like, you know, Christmas time in Nigeria, people have, especially in Lagos, I don't know, but in Benin or in all these villages, they buy goat, they buy chicken, or they tie them to the tree or to something so that they cannot run away. zum Beispiel lebendige Opfer, das in Europa ist nicht so leicht vielleicht zu verstehen, aber in Afrika, beispielsweise Nigeria, ist das so üblich, dass zur Weihnachtszeit eine Ziege gekauft wird und diese Ziege wird dann an den Baum im Hof gekettet und diese Ziege wird dann gemästet oder gepflegt, bis dann die Zeit kommt, bis dieses Tier dann halt geschlachtet wird und zubereitet wird für das Weihnachtsessen. Amen. He said, I beseech you, therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice. You allow you to be a living sacrifice for the Lord. Like Jesus said in John 3. He said, we are like the wind. We don't know where we are going. We don't know where we are coming from. Amen. We don't even know. You know, people have faced their life. They are going to be doctor. They are going to be... You know, you don't even know what you are going to be. Because it's coming from the Holy Spirit. Because you are ready for a change at any time. Whenever. Is somebody getting it? Amen. If somebody asks you, what are you going to become in future? Wenn jemand dich fragt, was wirst du tell them to go to the Holy Spirit. Sag ihnen, soll zum Heiligen Geist gehen. Help them to know it. Er wird es ihnen offenbaren. Praise the Lord. Don't be ashamed of it, that you don't know. Because God's children, you are not able to know. Denn als Kinder Gottes sollen wir es noch nicht mehr wissen. All you are to know is Christ. Alles, was wir wissen sollen, ist Christus. Is somebody getting it? I don't know. But I know Christ. Aber ich kenne Christus. I don't know. I know my Father. Aber ich kenne meinen Vater. Wherever he takes me to, I'm there. Praise the Lord. Amen. That is a living sacrifice. Das ist ein lebendiges Opfer. Holy. Acceptable unto God, which is your reasonable self. That is your number one will for God for you. Aber das ist der Nummer eins will er für alle Kinder Gottes. The will he has for all God's children. The will, his will for all of us, that we are a living sacrifice for him. We are so open, we are ready for him to hear his voice and to move. Das ist dieser universelle Wille des Herrn für jeden, für alle, dass wir lebendige Opfer sind. Then in verse 2 is the will, is the second will, which is what he wants you to do. Und das zweite ist, was you. Er möchte. Dann gibt es noch einen anderen Willen, was du spezifisch tun sollst. Number one is the general will. Nummer eins, der universelle Wille. Amen. Amen. It is number one before number two. Das ist erstmal der erste Wille vor dem zweiten Wille. Amen. Amen. You have to be number one before you can have number two. Und du musst erstmal erstmal im ersten Willen sein, vor dem zweiten sein. He said, be not conformed to this world. It's talking about your mind. Wir sollen uns nicht dieser Welt anpassen. Don't be of this world system. Don't love what they love, don't hate what they hate. Liebe nicht das, was sie lieben und hasse nicht das, was sie hassen. Allow your mind to be full of Christ. Love correction. Liebe Verbesserung. Is somebody getting it? Amen. But you. But be ye transformed by the renewing of your mind. Amen. Amen. Be transformed by the renewing of your mind. Wir sollen verändert werden durch die Erneuerung unserer Gedanken. Renewing of the mind. Die Erneuerung unserer Gedanken. Amen. That you may prove what is that good and acceptable and the perfect will of God for you. I don't know if somebody getting it. Amen. Praise the Lord. Amen. Back to Romans 8, verse 26 and 27. Now. Römer 8. He said, likewise the Spirit also helpeth our infirmity. For we know not what we should pray. Amen. The Holy Spirit help us. That's why it's good to pray in spirit. So much. Once you are praying in the spirit, there is no mistake. Wenn wir im Geist beten, ist auch keine Fehler. Amen. Amen. The Spirit help us. For we know not what we should pray. For us we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groaning, which cannot be uttered. Römer 8, 26. Ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Our Opa is saying. Praise the Lord. Amen. In verse 27, are we there, please? Vers 27. And he that searcheth the heart knoweth what is in the mind of the Spirit. Because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Once you are praying in the Spirit, amen, the Holy Spirit knows the will of God in your life. And is helping you to get it. So we go to today's message. Amen. Praise the Lord. Today's message is, please listen. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist. That's today's message. That's the topic. Das ist, das Thema von heute. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist. Without him, we are blind. Ohne ihn sind wir blind. If you want to see, you need the Holy Spirit. Wenn wir sehen wollen, brauchen wir den Heiligen Geist. Amen. Without the Holy Spirit, we cannot know Christ's kingdom. Ohne den Heiligen Geist können wir das Königreich von Christus nicht erkennen. The flesh cannot reveal it. Das Fleisch kann es nicht offenbaren. Matthew 16, verse 17. Matthäus 16, Vers 17. Amen. Jesus said, flesh and blood have not revealed it. Cannot reveal this thing that you just know to you, to Peter. Können dir das nicht offenbaren, was du gerade erkannt hast? Amen. Amen. And also in 1 Corinthians 15, verse 50. 1. Korinther 15, Vers 50. Amen. Amen. It talks about also that of the flesh. Geht auch um das Fleisch. Let's go there, please. 1. Corinthians 15, 50. 1. Korinther 15:50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit in corruption. Deshalb sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche, nicht das Unverwesliche. And Matthew 16, verse 17. Please go there also. Matthew 16. Because of some of you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 16, verse 17. Yes, and Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Und Jesus antwortete und sprach, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern dein Vater im Himmel. Until things come to you through revelation, you don't have victory. Erst wenn Dinge zu dir kommen durch Offenbarung, haben wir Sieg. Revelation means victory. Offenbarung heißt Sieg. Amen. If you read verse 18 and 19, we know that revelation means victory. You can see what Jesus told Peter. And I say unto you, that thou art Peter, and upon this rock. Can you see that revelation means victory? Information profited nothing. It is revelation. Revelation is Christ revealing himself to you. Offenbarung ist, dass Christus sich selbst geistlich zeigt, von Geist zu Geist. You know, God is spirit. Gott ist Geist. He said we are to come to him in the spirit. Wir sollen geistlich zu ihm kommen. Because we can only hear him in the spirit. Wir sollen geistlich zu Gott kommen, weil er Geist ist und wir ihn nur im Geist hören können. Praise the Lord. The royal family need to know their kingdom. Die königliche Familie muss ihr Königreich kennen. We are royal family. Wir sind eine königliche Familie. If you are in Christ's world, you are no longer a commoner. Wenn wir zur Welt von Christus gehören, sind wir nicht mehr irdische Bürger. Amen. You are no longer a commoner. You are a royal family. Du bist kein natürlicher Bürger mehr, sondern du bist. You belong to a königlichen Familie. A king, a kingdom, and the royal family. Der König, die königliche Familie und das Königreich. In verse 9 of 1 Peter 2, verse 9. Nine. It says, but you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, special people. Ah, praise the Lord. Hallelujah. You know, if you really get this. Wenn wir das wirklich verstehen. Erster Petrus. Your joy so will be so heavy. Dann wird unsere Freude unendlich sein. No, you know, nothing will tell you something else. If you can really understand it. But you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people. Special people. Ein besonderes Volk. Amen. Amen. A royal family. Eine königliche That's Familie. Who you are. Das sind wir. The one of this earth, they are fake. Die königliche Familie dieser Erde sind verfälscht. The true royal family die is Christ. Die königliche Familie ist Christus. That you should show for the praises of him who had called you out of the darkness. Out of darkness into his marvelous light. Praise the Lord. Amen. Amen. Again, the royal family need to know their kingdom. Die königliche Familie muss ihr Königreich kennen. You know, when you are born into the natural world, wenn wir in die natürliche Welt geboren sind, you need to know things. Müssen wir Dinge erkennen. And you need to grow. Müssen wir wachsen. So also, once you are born into Christ's world, genauso wie die Welt von Christus geboren. To pray that prayer of salvation. You know, you need to know things. You need to grow. Genauso musst du auch Dinge erkennen und wachsen. Praise the Lord. Amen. Jesus did not come because of the king. Jesus ist nicht wegen dem König gekommen. He is a king. There's no doubt about it. But he did not come because he is a king. Aber er ist nicht gekommen, weil er ein König ist. He came because of the kingdom of heaven. Er ist gekommen wegen dem Königreich des Himmels. That he was carrying him. Dass er in sich getragen hat. He is a king. Er ist ein König. But the kingdom of heaven lives inside him. Aber das Königreich des Himmels lebt in ihm. In Matthew 4:17, please go there, please. Praise the Lord. Matthäus 4:17. Matthew 4:17. Matthäus 4:17. Daddy, thank you. You are so good. From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Von da an, Matthäus 4:17, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. You know, this is the beginning of Jesus' ministry. Das ist der Anfang der, Jesus-Gemeinde sozusagen. He did not say, repent, for the king is around. Er hat gesagt, tut Buße, weil der König da ist. Because it's not about the king, it's nicht about um the kingdom. Es geht um das Königreich. Praise the Lord. about the king. See him alone is enough. Weil wenn es nur um den König allein ginge, dann ihn zu sehen, würde reichen. And that you are born again, that you know, changing the spirit is enough. Eine Veränderung im Geist würde reichen. Praise the Lord. He was the king. Er ist der König. He was around. Er war da. But the kingdom was inside him. Aber das Königreich war in ihm. Is somebody getting something? Amen. And he was on his way to release it. Und er war auf seinem Weg, das zu offenbaren, das freizusetzen. Today the kingdom is in us. Heute ist das Königreich in uns. He said it in Luke 17. Let's go to Luke 17. Lukas 17. Amen. Amen. Luke 17. Verse 20 and 21. Lukas 17, 20 and 21. He said, neither shall they say, lo, here, or lo, there. Behold, the kingdom of God is within you. For behold, the kingdom of God is within you. Lukas 17, Vers 20, als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes kommt. I just read 21, sorry. Achso, okay. Luke. Can you read it? Read, yeah. Read 20 and 21. Okay. 17, Luke 20. 21, als er aber 22. Von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, sieh hier oder sieh dort, denn sieh, das Reich Gottes ist mitten unter euch. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Amen. Amen. The natural man cannot see it. Der natürliche Mensch wird es nicht sehen können. It takes spiritual power to see. Es braucht geistliche Kraft, um das zu sehen. Amen. Amen. Even the spiritual power, satanic power, can even see it. Selbst die geistliche Macht kann die geistliche Macht von Christus erkennen, weil es geistlich ist. And that's why demons, they know Jesus. Deswegen können Dämonen they could Jesus see the erkennen. Kingdom. I don't know if somebody's getting it. Amen. They could see, you know, they know, they won't say, you know, Jesus, I know, Paul, I know, who are you? They know that the kingdom is inside. They could see it. They can see it. You cannot see him. It takes spiritual power to see the kingdom. Es braucht geistliche Kraft, um das Königreich von Christus zu erkennen. Verse 21 again. Neither shall they say, lo, here, or lo, there. For behold, the kingdom of God is inside you. Just like the kingdom of God was inside Jesus. Genau wie das Königreich von, das Königreich Gottes in Jesus war. Jesus did not preach the king. Jesus hat nicht den König gepredigt. He preached the kingdom of heaven. Er hat das Königreich des Himmels gepredigt. He did not say, hey, the king is around. Er hat gesagt, hey, der König ist jetzt hier. He said, the kingdom of heaven is around. Er hat gesagt, das Königreich des Himmels ist jetzt hier. Das war seine Botschaft. Is somebody getting something? Praise the Lord. Amen. So many want the king. But they don't want the kingdom of heaven. Aber sie wollen nicht das Königreich des Himmels. Allah seek the king. Viele suchen but nach they dem don't Königreich. Seek the kingdom of heaven. Viele suchen nach dem König, aber sie suchen nicht nach dem Königreich. Matthew 6:33 says, seek first the kingdom of heaven. Did not say seek the king. Is somebody getting something? Matthäus 6:33 lesen wir, dass wir nach dem Königreich Gottes suchen sollen, nicht nach dem König. Praise the Lord. seek the inside and not the outside. Suche das Innere und nicht das Äußere. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You already know it. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Suche erst nach dem Königreich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Amen. He did not say seek the king. Hat gesagt, such nach dem König. Allah seek the king. They never seek the kingdom. Viele suchen nach dem König, aber nicht nach dem Königreich. You know, in Matthew 6, verse 33, Jesus is saying, seek the inside. And not the outside. Amen. Amen. Seek the kingdom of heaven. Suche nach dem Königreich des Himmels. Be hungry of the kingdom of heaven. Sei hungrig nach dem Königreich des Himmels. Because so many will come in my name. Viele werden seinem Namen kommen. But the difference is the inside. Aber das, der Unterschied ist das der Innere. Matthew 7. Let's go to Matthew 7. A lot will come in my name. Viele werden seinem Namen kommen. Amen. Amen. Matthew 7. Matthew 7. Verse 20 to 23. Are we there, please? Mm-hmm. Phyllis, can you help us to read? From 20 to 23. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Praise the Lord. Hallelujah. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Verse 21. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name have cast out devils. And in your name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Praise the Lord. Hallelujah. He is telling them that the difference is the inside and not the outside. Innere ist nicht das Äußere. It means it is not doing things in his name. Deswegen, es geht nicht darum, Sachen in seinem Namen zu machen. It is knowing what is inside him. Es ist zu wissen, was in ihm drin ist. You know, Allah wants to come to the true God without going through Christ. Viele wollen zum wahrhaftigen Gott gehen ohne Jesus Christus. Amen. Mm-hmm. They want to reject Christ, put him aside, then go to the true God. It's not possible. Sie wollen Jesus beiseite schieben und zum wahrhaftigen Gott. He said, I am the way, the only way, no other way. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Amen. Amen. If you go through other way, you are going to see somebody, but it's not the true Father. Wenn du durch andere Wege gehst, wirst du auf jemanden treffen, aber you're nicht going to see Satan. Auf den wahrhaftigen Gott, sondern auf den Teufel wirst du treffen. And that is why going through religion, you are going to meet somebody, but it's not the true God. It is Satan. Wenn wir über Religion gehen, werden wir den Teufel treffen. It is only through Jesus Christ. Es ist nur durch Jesus Christus. That you can arrive there. The true place, that real place for you. The truth, the message, the revelation is inside me. That's what Jesus is saying. Jesus Christus sagt, dass die Offenbarung in ihm ist. And he called them mystery. Und hat es ein verborgenes Geheimnis genannt. The truth, the message, the revelation is inside me. And they are mystery. Und es ist ein verborgenes Geheimnis. Is somebody getting it? Amen. The kingdom of heaven is a mystery. Das Königreich des Himmels ist ein Geheimnis. A mystery means it is hidden from the natural. Das heißt, es ist verborgen von dem Natürlichen. Praise the Lord. Amen. Amen. A mystery means it is supernatural. It is supernatural power to know it. Es braucht übernatürliche Kraft, um es zu erkennen. Amen. A mystery means it needs to be revealed. Es muss offenbart werden. Without revelation, you cannot know it. Ohne Offenbarung kannst du es nicht erkennen. Amen. Amen. Matthew 13. Matthäus 13. Let's go there, please. Matthew 13. Amen. Amen. Amen. From verse 10. Ist das die gleiche Übersetzung? Matthew 13. From verse 10. Iniquity und Gesetzlosigkeiten. Gesetzlosigkeit. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. And the disciple came and said unto him, Matthew 13 from verse 10. Matthäus 13, Vers 10. And the disciple came and said unto him, What speakest thou unto them in parables? Amen. Amen. You have to be hungry of Christ before you can even see him. Wir müssen hungrig nach Christus sein. Wir müssen hungrig nach Christus sein, bevor wir ihn erkennen können. Until you are hungry of him, he cannot feed you. Erst wenn wir hungrig sind, kann er uns satt machen. A lot of us, we are not hungry of the kingdom of heaven. Viele von uns sind nicht hungrig nach Christus. To be hungry of the kingdom of heaven is to be hungry of Christ. Um hungrig auf das Königreich zu sein, hungrig auf Christus. It's not hungry of, you know, to marry, to, you know, a lot of things, evil things, the flesh. Auf Fleisch. It's all about the flesh. Es geht nur um das Fleisch. Amen. He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mystery of the kingdom of heaven. But to them it is not given. Because you know me. Weil wir ihn erkannt haben. Because you came to me. Weil ihr zu mir gekommen seid. Amen. That's why you can know the kingdom of heaven. Deswegen erkennt ihr das Königreich. Without me, no one can know the kingdom of heaven. Kann niemand das Königreich des Himmels It has verstehen. To be through me. Es muss durch mich passieren. Amen. Amen. For whosoever hath, to him shall be given. And he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. Amen. Amen. The little, you know, that's why coming to Christ, you need to grow. Zu Christus zu kommen, dann müssen wir wachsen. There's no stand still. There's kein Stillstand. If you stand still, the little you have will be taken away from Wenn you. Wenn wir stehen bleiben, das Kleine, was wir haben, uns weggenommen. You need to grow. Wir müssen wachsen. Amen. Amen. He said, who have, will continue to have. Wer hat, wird weiterhin haben. Who have, and you know that will continue in him. Wenn wir continue to have. But stand still. The little you have will be taken away Aber from das you. Kleine, was wir it's a haben, matter of time. It's gone. Und dann ist es weg. Amen. Amen. I'm saved. It is over. No need to have relationship with Jesus like that. It's nothing like that. Es gibt keine, ich bin errettet und jetzt brauche ich keine Beziehung mit Jesus Christus zu haben. As far as you are still here on earth, your relationship with Christ continue. Solange wir hier auf Erden sind, muss unsere Beziehung mit Jesus Christus weitergehen. Verse 13. Ralph will help us to read verse 13. Vers 13. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und doch nicht hören und nicht verstehen. Praise the Lord. Amen. So therefore speak I to them in parables, because they see not, and hearing they hear not, neither do they understand. Without Christ you cannot see. Ohne Christus können wir nicht sehen. Without Christ you cannot understand. Ohne Christus können wir nicht verstehen. You know, he needs to open your understanding. You know, Hebrew 11, he said, faith open our understanding. That's Christ open our understanding. Through Christ, that's our Verständnis öffnet. Und der Glaube ist Christus, heißt Christus öffnet unser Verständnis. Believing him, that's how your understanding can be open. Indem wir ihm glauben, so wird unser Verständnis geöffnet. Praise the Lord. Amen. Yeah. Verse 14. And then is fulfilled the prophecy of Isaiah, which says, by hearing you shall hear and shall not understand, and seeing you shall see and shall not perceive. Amen. They cannot see what you see because they refuse to come to Christ. Sie können nicht sehen, was du siehst, weil sie sich weigern, zu Christus zu kommen. They cannot see what you see because they don't have what you have. Sie können nicht das sehen, was du siehst, weil sie nicht das haben, was du hast. Is somebody getting it? Mm-hmm. They cannot hear what you hear because they don't have what you have. Sie können nicht das hören, was du hörst, weil sie nicht das haben, was du hast. You have Christ. Du hast Jesus Christus. Amen. Amen. You have the Holy Spirit. Du hast den Heiligen Geist. And you submit to Christ. Also gibst du Christus. And the Holy Spirit become your helper. Und der Heilige Geist to help you to hear. Und er hilft dir zu hören. Verse 15 says, for these people's heart is wax gross, and their ears are dull to hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people want to ignore and reject Christ and go to the true God. It's not possible. He is the way. He is the door. You have to go through there. Du musst durch diese Tür. You have to submit and so humble. Du musst dich demütigen. Amen. Amen. Verse 16. But blessed are your ears. Is that not wonderful? He bless your ears. Unsere Ohren sind gesegnet. Bless ears. Amen. Amen. For this. Amen. Bless ear for the hear. Bless eyes for the see. Is somebody getting it? Unsere Augen sind gesegnet, weil wir die Wahrheit sehen. For verily I say unto you, that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see and have not seen them, and to hear those things which you hear and have not heard them. Praise the Lord. And not everywhere they are hungry of what you are hearing. Viele Menschen dürsten, and they cannot hear it. Nach dem, was wir hören, und sie hören es. You are blessed. Wir sind gesegnet. Amen. Amen. Amen. They want to see what you see, but they cannot see it. Sie wollen das sehen, you know how many people sehen, that are outside. You know, for you to be a Muslim and swallow bomb and go and explode, it means you are hungry or something. Wenn du ein Muslim bist und dich aufgrund deines Glaubens in die Luft sprengst, das zeigt, dass du einen Hunger, einen Durst, ein Verlangen nach Gott hast. I thank God that, you know, that you are here. Aber ich danke Gott, dass ihr hier seid und dass ihr zu Jesus Christus gehört. Amen. Amen. People, a lot of people, they have problems, they go to the wrong places. Viele Leute haben Probleme und gehen an falsche Orte, um diese Lösung zu finden für das Problem. I know, you know, they mentioned somebody's name the other time. You know, that have problem. I was looking for solution, and he went to those big people that, you know, that big man that have bells, big tummy, that, you know, cross the leg. What you put down or whatever. You understand me? For help. You know, can you see destruction? Leute gehen zum Buddhismus oder zu anderen Religionen oder Sekten, um nach Hilfe zu suchen. He said, blessed are your ears. Gesegnet sind unsere Ohren. For you are for me. Weil wir für ihn sind. You came to me. You did not reject him. Nicht verweigert haben. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus called the kingdom of heaven a mystery. He called his message a mystery. The message you are hearing is a mystery. It takes the Holy Spirit to know it. You have to reveal it. Amen. The message you hear Right now, that you are hearing right now, that you hear from this ministry, it's a mystery. It takes Christ to know it. It takes the power of the Holy Ghost to know it. Amen. He called his message a mystery. He called his truth a mystery. They are mystery because they are hidden. Mysterium, we need the Holy Ghost to help us, you know, to reveal them to us. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit er uns dieses Mysterium, without the Holy Spirit, we are blind. Botschaft zu offenbaren und zu verstehen. We cannot see. Amen. Ohne den Heiligen Geist sind wir blind. We see through the truth. Wir sehen durch die Wahrheit. The message is our sight. Die, is somebody getting something? Wir sehen durch die Wahrheit und die Botschaft ist unsere Sicht. Amen. Amen. You know, you don't know the where to go, but you know the message. It's the message directs you. Die Botschaft leitet dich. From one step to another. Vom Schritt zu Schritt. It's like, you know, the light of a car at night when you are driving. Es ist wie ein wie die Scheinwerfer im Auto. If you are going from here to maybe 20 kilometers, it will not show you from here to you know, to that very place. To, it will not show you the whole of 20 kilometers. But as you keep on going, it's going with you. That is Christ. Das Auto, die Scheinwerfer, deren Lichtstrahl reicht nicht von hier bis nach Düsseldorf beispielsweise. Aber dieser Lichtstrahl verfolgt dich so lange, damit du bis Düsseldorf Licht hast. That is the message. That is the truth. Das ist die Wahrheit. It shows you the way. It is the lamp that you used to see. Die Leuchte. Amen. You know, I don't bother Christ to speak to me. Ich bettle Christus nicht an, zu mir zu sprechen. Through his message, through his truth. Durch seine I know what to Botschaft. Do. Durch seine Wahrheit weiß ich, was ich zu tun habe. Amen. Amen. Through his message, I know what to do. I know he speaks more through his message, through his truth. More than with audible voice. Mehr als durch eine hörbare Stimme. You know, all of us, you know, some of us, we even prefer audible voice. Einige von uns würden aber lieber eine hörbare Stimme hören. But Peter said, he said, the more assured word is through the truth and through the message. Petrus hat gesagt, das sichere Wort ist durch seine Botschaft, ist die Wahrheit. This, because Satan does not have the truth. He doesn't know the truth. Er kennt die Wahrheit nicht. But he has an audible voice. Aber er hat auch eine hörbare Stimme. I don't know if somebody is getting it. Praise the Lord. Through Mary, you cannot know the truth. Durch Maria kannst du die Wahrheit nicht kennen. Amen. Through Muhammad, you cannot know the truth. Durch Muhammad kannst du die Wahrheit. Through Pope, you cannot know the truth. Through religion, you cannot know the truth. You cannot know the mystery. You cannot know the message. Du kannst die true message. Kennen, die Botschaft nicht kennen. Even through Moses, you cannot know the true message. Durch Mose kannst du die Botschaft kennen. You are going to know some certain message, you know. You are going to know the thou shalt know information and not revelation. Amen. Thou shalt not lie, thou shalt not see. They are information. They are flesh and blood. Let us see what Christ did for you. It's revelation. Amen. Amen. Even through Abraham, you cannot know. You cannot know the mystery. Through Abraham, you cannot know the mystery. Auch durch Abraham kannst du auch nicht das, auf, das Mysterium erkennen. If you look at the you know, the most organized, or let me say, the biggest religion today in the world, the three, they are fighting over Abraham as their father. You know that? Drei Weltreligionen kämpfen alle um Abraham als ihren Vater. Amen. The Muslim, Muslim, the Christianity, the Judaism, they are fighting Abraham over Abraham as our father. Sie but Christ Vater, is our father. Aber Christus unser Vater. Amen. Amen. In Romans 4:1, it says, Abraham, your father, according to the flesh, not according to the spirit. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. We are not of the flesh, we are of the spirit. Is it from flesh and from God? Is somebody getting something? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, the old was of the flesh. But we are now of the spirit. Amen. Amen. You can't only know him, know it, know the mercy, know the mystery, know the revelation through Christ. Wir können das Mysterium nur erkennen durch Jesus Christus. Without the Holy Spirit, you cannot. Ohne Heiligen Geist funktioniert das nicht. Amen. Again, people want to reject Christ. Leute wollen Jesus verweigern. And go to the true God. Und zum wahren Gott finden. It is not possible. Mm-hmm. You know, John 16. Ist nicht möglich. He said, without the spirit of the truth, you cannot know the inside. Amen. Let us go to John 16. We have been saying this since. Amen. John 16. Jesus introducing the Holy Spirit to us. Amen. Amen. John 16. From verse 12. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. If I tell you things right now, it is flesh to flesh. Wenn ich euch Dinge jetzt you cannot sage, get es ist von Fleisch zu Fleisch, the flesh profiteth nothing. Das Fleisch nützt nichts. You need the power of the Holy Spirit. Ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um es zu verstehen. Amen. Amen. Howbeit, when he, the Spirit of Truth, is come, he will guide you into all truth, and not some of the truth, but all. Nicht einige der Wahrheit mit uns leiten, sondern alle Wahrheit. If you are hungry of the truth, go to the Holy Spirit. Wenn if wir you, die Wahrheit suchen, müssen wir zum Heiligen Geist. If you don't know the truth, why don't you go to the Holy Spirit? Wenn du die Wahrheit nicht kennst, wieso gehst du nicht zum Heiligen Geist? Amen. If you don't know what to do, the Holy Spirit is there to reveal all things to you. You know, a lady told me this some time ago. He said, this one is preaching it, the other one is preaching it, the other one is preaching it. We don't know the truth. I said, don't do this. I said, it means you don't have the Holy Spirit. I can see your problem. Predigen über das gleiche Thema, aber mit unterschiedlichen Ausgang. Und ich weiß nicht, wem ich glauben soll, aber no. Das zeigt mir, dass du den Heiligen Geist nicht hast, weil der Heilige Geist hilft dir zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist. Das I said, why don't you go to the Holy Spirit and let him help you to know the truth? Damit er dir erklärt, was die Wahrheit ist und was die Lüge. So you don't need to be confused. Deswegen ist kein Platz für Verwirrung, wenn du den Heiligen Geist hast. There's no reason for you to be confused. Es gibt keinen Grund für Verwirrung in den Heiligen You don't know who is speaking the truth. If you have the spirit of truth, that will help you to know the truth. Mm-hmm. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We just read John 16. Johannes 16. Where he said, without the spirit of truth, you cannot know what is inside of me. Ohne den Geist der Wahrheit kannst du nicht wissen, was in mir drin ist. You know, remember Matthew 16 again. Erinnert euch nochmal an Matthäus 16. Vers 15 to 17. Bis 16. Peter said, "You are the Son of God." Peter hat gesagt, du bist der Sohn Gottes. Jesus said, "The natural man cannot know this." Und Jesus hat gesagt, der natürliche Mensch kann das gar nicht wissen. Is somebody getting something? He said, the natural man can only know this. Mensch kann das gar nicht the natural man can only know that I'm a prophet. Der natürliche Mensch kann nur wissen, dass ich ein Prophet bin. Amen, I'm a good man. Dass ich ein guter Mensch bin. Amen. Daddy, thank you. You know, everybody can see Jesus the King. Jeder kann Jesus als König sehen. But the Holy Ghost reveals Christ. Aber der Heilige Geist offenbart Christus. Is somebody getting it? It is the Christ inside. The kingdom of heaven inside that changes man. Das ist das Königreich, and not the outside. Was in ihm ist, das verändert die Menschen. What can change your life is not the outside, but the inside. Denn das, was dein Leben verändert, ist das Innere, das Königreich. It is revelation that changes life. You know, you can get that in Matthew 16, verse 18 and 19. You know what Jesus told Peter? Was Jesus zu Petrus gesagt hat. Amen. Concerning the revelation that came through Peter. Amen. It was all victory. Revelation comes with victory. Offenbarung kommt mit Sieg. Never come empty-handed. Es kommt nicht, Amen. Revelation is what changes man. And not information. Jesus is a prophet. He's a good man. His information can change no one. Praise the Lord. Go back to Matthew 16. Amen. Oh, thank you. You know, Jesus was asking them, who do men think I am? Or Jesus say I am? Für wen halten mich die Menschen? From verse 13. Matthäus 16, 13. When Jesus came into the coast of Caesarea, Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I am? That I, the Son of Man, am. And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. You know, the Muslims call him good man. Die Muslime nennen Menschen. Is a good man. Ist ein guter Mensch. Verse 15. He said unto them, but who say you that I am? And Simon Peter answered and said, thou art Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonas, for flesh and blood have not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Praise the Lord. And I say unto thee, revelation never come empty-handed. Offenbarung kommt nicht mit leeren Händen. Come with victory. Es kommt mit Sieg. Amen. Amen. All the revelation that you are hearing. All die Offenbarung, die du hörst. You are receiving them with victory. Du empfängst sie mit Erfolg. And I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Just because of one revelation. Wegen einer Offenbarung. Praise the Lord. Just because you allow him to reveal himself to you. Weil du zugelassen hast, dass sich dir offenbart. Amen. Amen. Praise the Lord. Revelation is what changes man. Offenbarung and not information. Verändert und nicht, Information. It is the Christ inside and not Jesus outside. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is the kingdom inside. Es ist das Königreich innen. The kingdom of heaven inside. Das Königreich Gottes. And not the king outside. Und nicht der König von außen. That changes man. Was den Menschen verändert. Amen. Amen. Praise the Lord. And that is what you will receive and be changed. Das wirst du empfangen und wirst du dich auch verändern. Praise the Lord. Hallelujah. You cannot accept and not receive. Du kannst nicht akzeptieren und nicht empfangen. Many accept Jesus. Viele akzeptieren Jesus. And never receive Christ. Aber empfangen nicht Christus. Amen. Mm. Many accept the King. Viele akzeptieren and never receive the kingdom of heaven. Aber empfangen nicht das Königreich des Himmels. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it, please? Yeah. I want to quickly talk about, you know, what people call Trinity. Was Leute Trinität nennen. Amen. Amen. I know there is nothing like Trinity in the Bible. Ich weiß, dass der Begriff Trinität nicht in der Bibel zu finden ist. Amen. Amen. That is what people call it, Trinity. Leute nennen es Trinität. The Bible call it Godhead. Die Bibel nennt es aber die Gottheit. Let's go to Colossians 2. Colossians 2. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 2. Colossians 2. Colossians 2, verse 8 to 10. We will read verse 8 to 10. Colossians 2, 8 to 10. Are we there, please? Mm-hmm. It says, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of this world, and not after Christ. Hab Acht, dass euch niemand, Kolosser 2, 8, hab Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Beware of where you seek help. Nehmt euch in Acht vor dem Ort, an dem ihr Hilfe sucht. Beware of what you hear. Habt Acht vor dem, was ihr hört. Beware of what you receive. Habt Acht auf das, was ihr empfängt. Amen. Amen. Beware lest any man spoil you through the philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiment of this world, and not after Christ. Amen. Amen. There are things in this world. Es gibt Dinge auf dieser Welt. We have to beware. Bei denen wir vorsichtig sein müssen. Coming to Christ should be forever. Zu Christus zu kommen ist für immer. Amen. Choosing Him should be forever. Sich für ihn zu entscheiden ist für immer. Amen. Amen. You know, you can come to Him and not continue with Him. Du kannst zu ihm kommen und nicht bei ihm bleiben. You know, to come, to continue and to end with Christ, they are all different things. Zu kommen, bei ihm zu bleiben und mit ihm es zu beenden, zu Ende zu bringen, sind drei verschiedene Positionen. He said, the first shall be the last and the last shall be the first. Die ersten können ganz schnell die letzten sein und die letzten ganz schnell die ersten. If I am the first, I will continue. Wenn ich and I will never an erster Stelle war, werde ich weitermachen und nicht als letzter, nicht der letzte werden. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 9, it says, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. The Godhead dwell in Christ. Die Gottheit wohnt in Christus. And we are complete in him, verse 10. Vers 10. Which is the head of all principalities and power. Und praise the Lord. Halleluja. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In me is God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. In mir ist Gott der Vater, Gott der Heilige Geist und Gott der Sohn. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when God created the earth, als Gott die Erde erschaffen hat, He said, let us make things. Lasst uns Dinge erschaffen. God the Father, God the Son, God the Holy Vater, Ghost. Sohn, Heiligen Geist. They never do things without each other. Sie tun Dinge nicht unabhängig voneinander. Once you are going to do anything, the three are always present. Die drei sind immer anwesend. Because you are not three gods. Was sind nicht drei Götter? One is one God. Sie sind einer. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It is true that the word Trinity does not appear in the Bible. Das stimmt, das Wort Trinität. It is true. Taucht nicht in der Bibel auf. But people wanted to describe the Godhead. Aber Leute wollten die Gottheit erklären können. As stated in the Bible. So wie sie in der Bibel beschrieben wird. They came with the word Trinity. Und sind deswegen auf das Wort Trinität gekommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. They tried to explain what it is. Sie haben versucht zu erklären, was es bedeutet. They came with the word Trinity. Sie kamen mit dem Wort Trinität. It is like the word Christian. Wie Christ. Amen. Wie ein Christ sein. Jesus never called us Christian. Jesus hat uns nie Christen genannt. Praise the Lord. Halleluja. Christian, to be a Christian is demotion. Ein Christ zu sein ist eine Abstufung. Christians have members. Weil Christen haben Mitglieder. The kingdom of heaven have cities. Aber das Königreich Gottes hat Bürger. Jesus never called us Christian. Jesus hat uns nie Christen genannt. You know, some said it is coming from Christ. Because it sounds like Christ. Es kommt, es leitet That's what sich, somebody told me. Es leitet sich ja vom Christus ab und deswegen ist es ja von Christus. That something, you know, sound like shit does not mean it is shit. Aber nur weil etwas sich nach Mist anhört, heißt das, dass es Mist ist. Amen. You know, we don't follow sound. Wir folgen we follow nicht, the truth. Abstammung oder Tönen, sondern wir folgen der Wahrheit. You know, it says, you know, Christ, Christian, they sound, Christus, they sound alike. Christen, das hört sich gleich an, es kommt doch von dem gleichen Wort. That something sound alike does not mean they are coming from one another. Aber nur weil etwas von etwas abgeleitet ist oder sich ähnlich anhört, heißt es nicht, dass es voneinander ist. Christian is a nickname. Dieses Wort Christ, das ist so ein, es ist wie ein Spitzname. Amen. Amen. Nickname. Ein Spitzname. I will not want anybody to call me my nickname. Aber ich will nicht nach meinem Spitznamen genannt werden. To laugh at you. Der Name, ein Name, mit dem man sich vielleicht über mich sogar lustig macht. Go to Acts 11. Apostelgeschichte 11. Praise the Lord. Halleluja. Acts 11, Vers 26. Apostelgeschichte 11, 26. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Amen. Und Apostelgeschichte 11, 26. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es ergab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrte. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. The name given to them. Der Name, der ihnen gegeben wurde. By people, but not by Christ. Aber nicht durch Christus. Amen. Christ called us believers. Christus hat uns Gläubige genannt. Amen. Amen. In Matthew 10, verse 25. Matthäus 10, look at another 20, name. Ein anderer Name. Coming from them also. Der auch von den Menschen abstammt. Matthew 10, 25. Matthäus 10. Verse 25. Who will help us to read? Verse 25. Who choose to help us to read? 10, 25. Okay, Schatz. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben Sie den Hausherrn Beelzebub genannt, wie vielmehr seine Hausgenossen? It is enough for the disciples that he be as his master and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? You know, Jesus did not accept this name. Jesus hat diesen Namen nicht akzeptiert. Beelzebub means prince of the devil. Beelzebub heißt Fürst des Teufels. Amen. You know, he was called this name by who? Er wurde Beelzebub genannt von wem? By the same people that called them Christians. Durch die gleichen Leute, die dann seine Leute dann Christen genannt haben. And Jesus did not accept it. Und Jesus hat das nicht akzeptiert. I will not accept what Jesus did not call me. Ich will nicht das akzeptieren, was Jesus mich nicht genannt hat. In Matthew 16, 15 to the end, he called us believers. In Matthäus 16 hat er gesagt, wir sind Gläubige. Amen. Amen. And also Christian means little Christ. Und Christ bedeutet auch noch kleiner Christus. And Christianity, you know, it is about the fruit. Und im Christentum geht es um die Frucht, aber nicht die Wurzel. Amen. Amen. I'm coming, Schatz. Christianity is about the fruit. Da geht es um die Frucht and not the root. Und nicht die Wurzel. Amen. Mm-hmm. In places you can see, you know, is it not in James? Talks about Christianity. In Jakobus geht es um das Christentum. He's talking about the fruit. Da geht es aber um die Frucht and not the root. Und nicht die Wurzel der Dinge. The kingdom of heaven is about the root. Das Königreich and not Gottes, the fruit. Das ist die Wurzel und nicht die Frucht. Real or true Christian. True Christian. You know, if you talk about Christian, wenn du über das Christentum sprichst, amen, amen. You know, today, heute, what do they see? Was sehen they sie? Never see the spirit, they see the outside. Das Geistliche, sondern das I don't know if somebody is getting it. Mm-hmm. For them, it's all about what you wear, what you put on. What du isst. It's never about Jesus Christ, what Jesus he did for you. Was für dich getan hat. Es geht schon, dass is somebody hat. Getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. Okay, if I wanted to ask a question. Yeah, what can we do with Essen, that is where I just talked about. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Let's go there, please. First Peter, can you give it to us? Erster Petrus. First Peter what? 4:16. If any man suffer as a Christian means the fruit and not the root. Und das, was ich gerade eben gesagt habe, als Christ, da geht es um die Frucht, aber nicht die Wurzel. If you suffer as a citizen, wenn du leidest als ein Bürger des Königreiches, it's about the spirit. Geht es um den Geist. Amen. As a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this behalf. Amen. Christians see the I know that it's not about name. Ich weiß, but name matters in Christ. Aber Namen sind wichtig im Königreich. And that's why Jesus has to change some people's name. Und deswegen hat auch Jesus den Namen von Amen. And that's why God has to change Abraham's name. Abra to Abraham. Name matters. Gott Abrahams Namen geändert. Hm? Amen. Wichtig yes, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I will not accept what Jesus did not call me. Ich werde nicht das akzeptieren, was Jesus mich genannt hat. I will only accept what he called me. Ich werde nur das akzeptieren, was er mich genannt hat. I'm always trying to just avoid that word, Christian. Deswegen, ich versuche einfach dieses Wort I always say God's children. Ich sage einfach mal Kinder the family of Christ. Familie von Christus. Amen. Amen. The family of the kingdom of heaven. Die Familie vom Königreich des Himmels. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And you know, what's the meaning of Christian? Christianity means little Christ. Christsein heißt kleiner Christus. We are not little Christ. Aber wir sind keine kleine Christus. He said, as he is, so are we right now. Sondern er sagt, and not so little are so you. Wie er ist, so sind wir heute. Nice shot. No? Amen. Amen. The kingdom of heaven is about the root. Das Königreich des Himmels ist über die Wurzel. Christianity is about the fruit. Aber Christentum ist über die Frucht. What they call fruit. Was sie Frucht nennen. And not what Christ call fruit. Und nicht das, was Christus. What they call fruit. Was sie Frucht nennen. Again, they have members. Sie haben Mitglieder. In the church. In der Gemeinde. Members. Sie haben Mitglieder. Have you ever heard of a member of a country? Hast du schon mal ein Mitglied von einem Land gehört? Amen. A member of a country. There's nothing like that. Du bist kein Mitglied von einem Land. It's a citizen of my country. Ein Einwohner eines Landes. We just read. It said the kingdom of heaven is at hand. Das Königreich des Himmels ist nah. Amen. Hat er gesagt. A kingdom does not have members. A kingdom has citizens. Sondern Einwohner. We are citizens of heaven. Wir sind Einwohner des Königreiches. Amplified Bible. Philippians 3:20. Who can help us to read it, please? Philippa. Who have Amplified Bible? 3:20 in der. In English, if you have the English version, I would love to. Can somebody help us to read it? 20. Philippians 3:20. Okay. But we are different because our citizenship is in heaven, and from there we eagerly await the coming of the Savior, the Lord Jesus Christ. Our citizenship are not member. Amen. Praise the Lord. Philippa 3:20. Our citizenship. Unsere Bürgerschaft. Because we are of kingdom. Weil wir zum Königreich des Himmels gehören. And 1 Corinthians 3:23. Let us quickly go there. 1 Corinthians 3:32. Praise the Lord. 23. Amen. 1 Corinthians 3:23. In der deutschen Version steht auch nochmal Bürgerrecht. Praise the Lord. Verse 23, are we there, please? 23. He says, you are Christ and Christ is God. Ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. Amen. Amen. You know, Jesus did not separate himself from God. Jesus hat sich selbst nicht von Gott getrennt. He said, my father and I, we are one. Mein Vater und ich, wir sind eins. And God's children should be able to say that. Und Kinder Gottes sollen that Christ and you, sein. You are one. Ihr und Christus, wir sind eins. Amen. Amen. Just like he said in Philippians 2, genauso wie er from 5 and 6. Gesagt hat, 5 und 6. He said, have the same mind that Christ had. Wir haben die gleiche Gesinnung wie Christus. Amen. Amen. He never separated himself from his father. Er hat sich nie von seinem Vater getrennt. He never see himself small before the, you know, small. Hat sich nie klein gesehen. Amen. Amen. Let's go there. Let's go to Philippians 2. Philippa 2. That will even help you to humble yourself before Christ. Das wird dir sogar helfen, dich vor ihm zu demütigen. Amen. Amen. Philippians 2, from verse 5 and 6. He said, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. He said, you have the same mind that Christ had. He did not see it as robbery to be equal with God. Er hat es nicht als Raub gesehen, Gott gleich zu sein. You know, that was what the Pharisees, you know, the Jews, they pursued him and they killed him. That because of that, because he said, and my father, he called God his father. Und genau wegen diesen Aussagen wurde er ja auch verhasst und auch gesucht und dann auch deswegen getötet, weil er sich mit Gott gleich gemacht hat. Because if you say somebody is your father, it means you are equal. Wenn du sagst, dass jemand dein Vater ist, dann machst du dich mit dieser Person gleich. Amen. Amen. It means what belong to this man belong to you. What belong to you belong to this man. Was dieser Person gehört, gehört dir. Und was dir gehört, gehört dieser Person. If you read it in, you know, that is the prodigal son. Wie der verlorene Sohn bei and the other son. Remember the other son. Und sein älterer Bruder. You know, that was not happy when the prodigal son came home. Der es nicht so toll fand, als sein jüngerer Bruder wieder zurückkam. And the father to help him to understand what a son and a father mean. Aber der Vater hat ihm erklärt, was es bedeutet, ein Sohn zu sein und einen Vater zu haben. He said, what belong to me belong to you. Was there's mir nothing. Gehört, gehört dir. Praise the Lord. Halleluja. And look at, if you look at Jesus, though he see, he is God. He humbled himself before his father. Und obwohl Jesus Christus Gott ist, hat er sich dennoch vor dem Vater gedemütigt. Amen. Amen. That you are Christ. Help you. He would to humble yourself before him. Zu demütigen vor if ihm. You can believe it, it has to come through revelation. Durch Offenbarung kommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. If we go to 1 John 4:17. He said, as he is in this world, so are we. Amen? Amen. So we are not different. Auf dieser Welt, so sind wir. Wir sind nicht anders als we are not different. It's not servant and a master relationship. Es ist keine Knecht- und Meister-Beziehung. It's a relationship und with your eine father. Beziehung, eine Beziehung mit unserem Vater. And the doctrine of Godhead is clearly revealed in the Bible. Und die Botschaft der Gottheit ist sehr klar offenbart in der Bibel. And no one can know and understand it through human reasoning. Aber dennoch kann es niemand erkennen und verstehen durch den menschlichen Verstand. There is no way you can know the only true God unless he decide to help you to know him. Du kannst auf keine anderen Weise den wahrhaftigen Gott erkennen, sondern er entscheidet sich, dir das zu offenbaren. And it is only through Christ. Und nur durch Christus kann er dir das offenbaren. And the Godhead can only come by revelation. Und diese Gottheit kann nur durch Offenbarung erklärt werden. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us go through some places and see how the three operate. Lass uns an einige Stellen gehen, damit wir schauen, wie die drei agieren. The Godhead, how they operate. Wie die Gottheit agiert. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Heilige Geist. Go to Matthew 3:17. Matthäus 3:17. Look at how they operate. They never operate without one another. Sie agieren nicht unabhängig voneinander. The three always do the same thing together. Sie tun das gleiche zusammen. Amen. Amen. Matthew 3:17. He said, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Und sie, eine Stimme, kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. And in verse 16, it says, Jesus, when he was baptized, went up straight away out of the water, and lo, the heavens were opened upon him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and a lightning upon him. Amen? Amen. The Spirit, not the God the Father. But the Father? Is there baptizing? He was being baptized. Amen. Yeah. And the Holy Spirit coming. It's in action, walking. Then God the Father spoke in 17. Okay. Gott der Sohn together. Sitzt da gerade im Wasser und der Heilige Geist, die Stimme, dieser Geist, der auf ihn kommt, ist der Heilige Geist und die Stimme vom Himmel, die dazu spricht, ist Gott der Vater. Are you getting it? The voice from heaven. Die Stimme aus dem you know, the Son, the God the Son is present. Gott der Sohn ist anwesend. And the Holy Ghost descending der on him. Geist kommt and a voice coming from the Father. The three together. Can you see it? Die drei zusammen. They function together. It makes them one. Es macht sie eins. I don't know. Are you getting it? Mm-hmm. Let us also go to another place. Hier haben wir eine andere Stelle. You know, the Son testify of the Father. Der Sohn gibt Zeugnis vom Vater. They testify of one another. Die geben Zeugnis voneinander. Amen. Amen. The Son, let's go to John 5, Johannes verse 19. 5, we go to places, then we 19. As time permits us. Amen. John 5. Verse 19. Are we there, please? Then answered Jesus and said unto him, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For what things soever he doeth, this also doth the Father, doeth the Son likewise. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nicht von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Here the Son testify of the Father. Hier gibt der Sohn Zeugnis vom Vater. We'll go to that of three of them very soon. Amen. They go now to John 14. John 14. Das ist Johannes 14. Verse 26. Johannes 14. The Son testify of the Holy Spirit. Der Sohn gibt Zeugnis vom Heiligen Geist. Praise the Lord. Hallelujah. The Son testify of the Holy Spirit. John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things. Daddy. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Praise the Lord. He shall teach you all things. And bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Amen. Amen. The Holy Ghost testify of the Son. Go to John 15. Der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Sohn. John 15, 26. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit testify of the Son. Der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Sohn. In another word, they all testify of each other. Johannes 16, Vers 14. John 15, verse 26. Oh, sorry. They are testify of one another. Sie geben alle Zeugnis voneinander. Amen. Because they are one. Praise the Lord. Weil sie the three cooperate with one mind diese and purpose. Drei agieren mit einem Verstand und mit einem Zweck. The three cooperate with one mind and purpose. Sie kooperieren mit einem Zweck und einem Verstand. The three testify of one another. Sie geben because they are one. Weil sie eins sind. Praise the Lord. Hallelujah. The Father create. Der Vater erschafft. The Son redeem. Der Sohn the Spirit sanctify. Der Geist heiligt. And in all these they do them together. Das tun sie zusammen. And in all these three, you know, create, redeem, sanctify. Schaffen, erretten, the three are active and present in each work. Und die drei sind I don't know if somebody's getting it. Werken aktiv, Amen. You have to listen to it again. Amen. Praise the Lord. Meaning the Father does it create by himself. Das heißt, der Vater schafft nicht unabhängig von Sohn Genesis 1, verse 26. Let's go there. He doesn't create by himself. Amen. Amen. One of my children phoned last week to ask this question concerning the Godhead. Amen. Praise the Lord. Genesis 1, verse 26. And God said, let us make man. Let us make man. Let us create. I'm not going to create alone. You'll join me to create. I cannot create alone. You join me to create. Is somebody getting it? Amen. The Son doesn't redeem by himself. Matthew 3. Let's go to Matthew 3. Amen. Praise the Lord. Matthew 3. Verse 16 and 17. Redeem. He came to redeem us. And you know, the three are present together. Amen. When he came to redeem means to save us. Again, Matthew 3, 16 and 17. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And Lord, the heavens were open unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, can you see the three in redemption? That's in redemption. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit cannot sanctify by himself. Genauso kann auch der Heilige Geist nicht ohne die anderen beiden heiligen. That's John 17:17. Yeah. What a mystery. The Godhead is internal. You know, their relationship is so deep. It's so that you cannot separate them. Is somebody getting it? Mm-hmm. Their relationship is so tight. Ist so eng. Once one is outside, the others are there. Is somebody getting it? Mm-hmm. And that is why you are never alone. The Godhead dwells in you. Anywhere you go. Amen. Amen. They are fully in fellowship. Sind vollkommen in Gemeinschaft. Amen. All of them. You want another. They are so, you know, that's what he wants us to be. Das sollen wir auch sein. We'll go there next week. Amen. Amen. Praise the Lord. The doctrine of the Godhead is clearly revealed in the Bible. Die Lehre der Gottheit ist ganz klar offenbart in der Bibel. The New Testament talked about it more clearly than the Old Testament. Und das Neue Testament redet deutlicher darüber als das Alte. Praise the Lord. Halleluja. Let's go to John 3. Johannes 3. Let's go there. It doesn't matter. John 3. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's leave there first. Go to Matthew 28. We are coming there, but let's go to Matthew 28. Matthäus 28 erstmal. Verse 19. There first before the others. Amen. Amen. Matthew 28. He said, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, to see the three together. Damit die drei zusammen tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. And then in John 14:16. Dann Johannes 14:16. He said, I will ask the Father. And he will give you something. The Father, the Holy Ghost. Der Vater, der Heilige Geist. The operation, the three operating at the same time. Agieren zur gleichen Zeit. Amen. Amen. I will ask the Father. Ich werde den Vater and he will fragen, give you und er wird euch the Comforter. That's John 14:16. Das lesen in Johannes 14:16. Just like Matthew 3. Genau, Vers 16 and 17. 16 und 17 steht. Amen. Amen. If you look at it, he said, you know, the three operating at the same time. Die drei arbeiten zur gleichen Zeit. Amen. Amen. God in what the God the Son in water. Gott der Sohn, der im Wasser. The Holy Ghost coming down. Geist, der auf ihn herab. And the voice of the Father. Die Stimme des Vaters, die das bestätigt. Amen. Amen. Then in John 14:16. Johannes 14:16. He said, I will ask the Father. Der Sohn wird den Vater bitten. He will give you the Holy Spirit, the three of them. Euch den Heiligen Geist zu geben. Can you see it? The three of them, they are separate. You cannot separate them. Nicht trennen. Praise the Lord. Halleluja. They don't see themselves as three gods. Sie sehen sich nicht als drei Götter. They are one. Sie sind eins. Amen. Amen. If you go to John 14, Johannes 14 gehen. Jesus has just told them he is going to the Father. Jesus hat ihnen gesagt, er geht zum Vater. Amen. He told them I'm going to the Father. Hat ihnen gesagt, ich gehe zum Vater. In John 14, I hope you know the story. I don't know if we are to go there. Amen. Mm-hmm. And Philip said, show us the Father. Und Philippus hat gesagt, zeig uns den Vater. And in verse 9 to 12, Jesus said, I've been so long with you and you are still asking of the Father. Und dann sagt I don't know if somebody's getting so lange something war ich schon bei euch und dennoch bittest du immer noch den Vater zu sehen. But it's Jesus that said he's going to the Father. Aber Jesus hat gesagt, er geht doch zum Vater. And Philip said, show us the Father. Philippus fragt, zeig uns den and Vater. And Jesus said, I have been so long with you. Aber Jesus sagt, ich war schon and so you are still euch telling me, show me, und your, show us the Father. Sehen. If you see me, you wenn see the Father. Mich sieht, seht ihr den Vater. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. And also John 14, auch Johannes again, 17, Jesus 17. Talking about the Holy Spirit. Jesus spricht über den Heiligen Geist. He said, we know him. Wir kennen ihn. He is a person. Er ist eine Person. And not a feeling. Und kein Gefühl. The Holy Spirit is not a feeling. Der Heilige Geist ist kein Gefühl. It's a person. Es ist eine Person. And all the power of God comes from one place. Und die ganze Kraft Gottes kommt aus einem Ort. Somebody getting it? They are coming from one place. Sie kommen aus einem Ort. The same Holy Ghost. Der gleiche Heilige Geist. There is only one Holy Spirit. Es gibt nur einen Heiligen Geist. But many operations. Aber viele Wirkungen des Heiligen Geistes. Just only one Holy Spirit. Ein Heiliger Geist. But many, because God the Son is one, God the Father, God the Holy Ghost. Verschiedene Wirkungen. Amen. There is only one. It's like electricity. Wie Elektrizität. There is only one electricity. Es gibt Elektrizität nur als eines. Amen. Amen. But many functions. Es hat viele Funktionen. Amen. Electricity is electricity everywhere. Elektrizität ist Elektrizität. Amen. Mm-hmm. The same is you use it, you know, the light. Nutze für das Licht. Some, you know, you use it for your fan. Andere für deinen Ventilator. Fan, you know, for your ironing. Oder für dein Bügeleisen. For your air condition. Für deine Klimaanlage. For your television. For your computer. Für dein PC. But it is the same electricity. That is how the Holy Ghost works. So arbeitet der He Heilige is all rounder. Er ist ein Allrounder. No wonder Jesus said we need him. Kein Wunder, dass Jesus Christus sagt, wir brauchen we ihn. We really need him. Wir brauchen ihn wirklich. Amen. Amen. There's many manifestations of one power based on the need. Es gibt viele Manifestationen von der gleichen Kraft und das ist abhängig von dem Nutzen. The Holy Spirit is one Holy Spirit. Der Heilige Geist ist ein Heiliger Geist. That he manifests himself in many different Aber ways. Er manifestiert sich auf unterschiedliche Weise. Amen. The same the Holy Spirit that can be your helper. Der gleiche Heilige Geist, der dein Helfer sein kann. That can, that same Holy Spirit can even kill you. Kann dich auch töten. Ananias and Sapphira. Bei Ananias und Sapphira. Don't joke with a living church. Wir machen keine Scherze mit einer lebendigen Gemeinde. I don't know if you are getting it. You know, a religious church. Religiösen Gemeinden. But a living church. Was man will, aber eine lebendigen Gemeinde. Is so dangerous. Ist gefährlich. Amen. Electricity can help you in your ironing, in your this, in your that. But if you violate it, it will kill you. Der Strom kann dir helfen. Es ist ein sehr brauchbares Mittel, aber es ist auch tödlich. So also is the Holy Spirit. Genau so ist der Heilige Geist. You know, this is you. Das bist du. And this is the Holy Spirit. Und der Mitte ist der Heilige Geist. And this is death. Und auf der anderen Seite ist der Tod. In between is the Holy Spirit. Dazwischen ist der Heilige Geist. You are one side. Death is on the other side. Der Tod ist auf der anderen Seite. If you are against the Holy Ghost, he leave the way and death. Arbeiten, I don't know if you are getting it. Wird er beiseite gehen und der Tod wird freie Bahn haben für uns. Praise the Lord. The same Holy Spirit. Der gleiche Heilige Geist. It's our protection. Ist aber auch unser Schutz. He's there to protect us. Ist da, um uns zu beschützen. He's there to guide us. Uns zu führen. He's there to help us. Uns zu helfen. But don't fight him. Aber bekämpfe ihn nicht. Amen. Mm-hmm. If you, you know, no need to even say it too much. Go and read Act of Apostles. Jetzt können wir in Apostelgeschichte lesen. Amen. Amen. Go and read it. Lies das. That of Ananias and Sapphira. Ananias und Sapphira. Amen. Mm-hmm. Please read it at home, your whole work. In the house of God. Amen. Mm-hmm. Read it from 4, Act 4. Apostelgeschichte Then also 4. Act 5. Act 4 and 5. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. The same thing Jesus said in Matthew 18. Amen. Matthew 18. He said, "Who offends one of these little ones is deadly." Wer einen dieser kleinen einen Anstoß wird, das ist tödlich. Is somebody getting it? Amen. The Holy Spirit is one. Spirit. Der Heilige Geist ist ein Geist. But he manifests himself in many different ways. Er manifestiert sich auf unterschiedliche Weise. The Bible talks about the manifestation of the Holy Spirit. Die Bibel spricht über die Manifestation des Heiligen the Geistes. The same Spirit regenerates you. Der gleiche Geist ist der dich wieder he gives you birth. Mobilisiert, der dich wieder aktiv macht. He births you. He gives you birth. Er hat dir das Leben geschenkt. Without the Holy Ghost, you cannot be born again. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht wiedergeboren sein. Amen. He satisfied you. Er hat dich geheilt. He set you apart. Er hat dich abgesondert. For Christ to work für in. Christus, damit Christus in dir arbeiten kann. He energizes you. Er gibt dir diese Kraft. He gives you power. Er gibt dir Kraft. Stattet dich mit Kraft. You know, Act 1. Apostelgeschichte 1. Jesus talks about it. Jesus Christus spricht darüber. Let's go then. We're so close. Okay, we very soon we close. Acts, go to Acts 1. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Acts 1, Vers 8. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come. The Holy Ghost never come empty-handed. Der Heilige Geist kommt nicht mit leeren Händen. Is somebody getting it? He said, once he comes, you will receive power. And that's why without it, you don't go out to go and preach. Deswegen ohne den Heiligen Geist gehst du nicht raus und predigen. You know, before this very place, Jesus told them, he said, don't go and preach until you receive power. Jesus gesagt, geht you need nicht the power. Predigen, ohne die Kraft des Heiligen the Holy Ghost have to be the one doing the preaching. Der Heilige Geist muss das Predigen tun und nicht du. Amen. Amen. The flesh can preach nothing. Weil das Fleisch kann nicht it predigen. Cannot save. Es kann nicht retten. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witness unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. You need the power of the Holy Ghost. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And it talks, you know, the Bible talks about two different experiences. Und die Bibel spricht über zwei verschiedene in believers' life Erfahrungen, concerning the Holy Ghost. Die wir machen mit dem Heiligen Geist. You receive the Holy Ghost inside you. Empfangen as conversion. Heiligen Geist in uns. Das heißt, Errettung. Amen. Amen. Then there is another, which is baptism. That is, you are soaked. Dann gibt es noch die Taufe, in dem wir in den Heiligen Geist eingetaucht werden. Both means you are to carry the Holy Ghost, and the Holy Ghost is to carry you. Beides bedeutet, dass wir den Heiligen Geist in uns tragen und er uns trägt. If you receive baptism of the Holy Ghost, it means the Holy Ghost carry you. Wenn wir die Taufe des Heiligen Geistes empfangen, heißt es, der Heilige Geist uns trägt. If you allow him to come inside you, you carry him. Wenn wir zulassen, dass er in uns drin ist, tragen wir ihn mit uns. But if you are soaked in the Holy Ghost, he carry you. Wenn wir getauft sind im Heiligen Geist, trägt er uns. And that is why whatever come to you, come to me. You have to be here first before you. Muss erst an ihm vorbei. Praise the Lord. Hallelujah. He doesn't come only to your life. He wants to soak your life. Er will unser Leben eintauchen. Amen. Amen. It's not just coming to you. He wants to soak you. Kommen, he wants to be all over you. Auch eintauchen, umgeben, umhüllen, ummanteln. Praise the Lord. Amen. So please, we close here and we continue on Wednesday. Amen. Amen. Please, if you have asked a question or any question, but we go straight to this.